herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines impulsiven Aushilfsjedis, Folge 33. Ich muss bei Gelegenheit mal wieder das Zeilenende in den Podcast einladen und interviewen zum Thema Leben in Stuttgart. Denn der feine Herr wohnt ja inzwischen 6 Monate hier und da ist es doch durchaus mal angebracht, ja, mal nachzufragen, was es denn so an Stuttgart Besonderes gibt, was man so als Auswärtiger hier Besonderes erlebt. Denn ich persönlich bin hier geboren, aber auch ich komme mit so mancher Unart hier irgendwie noch nicht so ganz klar. Eine ganz häufig gestellte Frage, wenn man Leute kennenlernt, hier ist, was schaffst du? Also, was macht man beruflich, ist quasi der Hintergrund, aber was schaffst du? Und die Mentalität dahinter, die ging mir eigentlich schon während dem Studium auf den Sack. Ich habe Soziologie studiert und Politikwissenschaft. Davor habe ich BWL studiert und es ist irgendwie seltsam, die Antworten zu geben und die Reaktion darauf zu sehen. In Zeiten der Arbeitslosigkeit und in Zeiten der Freiberuflichkeit ging es mir ebenso auf den Sack und als gut bezahlter Schreiber, der ich bin, nervt es mich immer noch. Denn irgendwie verliert der Mensch durch diese Frage seine Persönlichkeit und wird erstmal zum Berufsinhaber. Also etwas, was eigentlich klassisch im 19. Jahrhundert funktionierte. So, was bist du von Beruf? Ich gehe in die Fabrik. Oh, bei wem arbeitest du? Beim Bosch. Gut, dann wusste man, das ist ein Bosch-Mitarbeiter. Punkt, das funktioniert, der war. Und dann hast du ihn fragen können, an welcher Maschine er fährt. Steht, da war er Stanzer oder sonst irgendwas. Aber was ist jetzt eigentlich mein Beruf? Ich meine, ich bin kreativer Allrounder mit Hang zum Textlichen. Konzeptioner mit Online-Fokus und erweitertem Schreibtalent. Texter ist zu kurz gegriffen, Konzeptioner ist zu kurz und unvollständig. Online-Redakteur trifft halt auch nicht, weil ich mache auch viel Sachen für Print und mache halt viel Social Media. Social-Media-Redakteur ist auch zu kurz gegriffen, weil es eben nicht nur Facebook und Twitter ist, was ich betreue. Entsprechend Mädchen für alles. Ja, also auf die Frage, was schaffst du? Wenn ich da umfangreich antworte und erkläre, was ich mache, dann erhalte ich meistens so nach 2, 3 kurzen Sätzen, die ein bisschen umfassender, also unterschiedliche Informationen geben, bekomme ich die Frage, ja, ne, Moment halt, was bist du von Beruf? Und wenn ich dann sage, Texter oder Online-Redakteur oder Conceptioner oder Social-Media-Redakteur, dann bekomme ich herrlich unterschiedliche Reaktionen. Also wenn ich, egal was ich sage, immer ein anderer Mensch wäre, also keine Ahnung, ah, der ist Texter, ah ja, dann ist das halt so ein Wortakrobat. Der ist Online-Redakteur, ah, irgendwas mit Internet. Er ist Konzeptioner, ah ja, okay, keine Ahnung, was das heißt bei den meisten, aber man fragt dann auch nicht mehr tiefer nach. Und so sage ich Social-Media-Redakteur, dann ja, schauen mich die Leute meistens fragend an, und denken sich, sind es nicht eigentlich immer solche pickeligen jungen Mädchen, die irgendwie im Fernsehen rumsitzen und bei RTL oder bei der ARD im Frühstücksfernsehen irgendwie kurz was erzählen und ansonsten Community-Management machen? Und ja, also als wäre es halt jeweils immer ein anderer Mensch, der da hinter diesem Beruf steht. Also ich müsste da eigentlich so wie ein Schild hochhalten und eigentlich ist es nur ein Schild, dass ich auch halt der Mensch dahinter bin, halt immer ich. Also die Frage, was schaffst du oder was ist dein Beruf, möchte man manchmal eigentlich fast schon sagen, Rumpelstilzchen. Denn bei dem wusste man eigentlich auch nie, was der genau beruflich macht. Also was ist Rumpelstilzchen vom Beruf? Was schafft der Rumpelstilzchen? Ich meine, ich bin vom Beruf jetzt einfach mal Aushilfsjedi. Ja, und wenn ich irgendwann mit Podcasten Geld verdiene, darf ich mich dann vielleicht auch Podcaster nennen, so lange halt nicht. Und wenn ich dann noch mit Bloggen ein bisschen Geld verdiene, muss ich dann auch noch Bloggen irgendwie aufnehmen. Und schon wird's kompliziert. Also dementsprechend, die Mentalität hier im Süden geht mir insbesondere auf den Sack mit der Frage, was schaffst du? Ja, was schafft ihr? Fragt euch mal und testet das mal aus, wie reagieren die Leute, wenn ihr unterschiedliche Jobbezeichnungen für das, was ihr eigentlich tut, nennt. Also ich meine, das ist nicht so Lehrer. Ja, gut, Lehrer ist halt Lehrer. Aber es gibt ja durchaus unterschiedliche Aspekte in eurem Job. Und da testet das mal aus. Wenn euch jemand fragt, was machst du beruflich? Jo, kann man mal machen, ne? In diesem Sinne, teilt diesen Podcast, wenn es euch gefallen hat. Ja, ich würde mich freuen. Ihr findet mich wie immer auf iTunes. Einfach mal nach Aushilfsjedi suchen, das findet man. Gibt keine anderen Aushilfsjedis auf iTunes. Zumindest habe ich noch keinen gesehen. Und alle, die es nachmachen, sind eh Faker. Ja, und natürlich würde ich mich auch mal wieder über Rezensionen freuen. Jo. Also, machen, machen, machen. Danke und tschüss.